Let's pray. Beten wir. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute for your word, für dein Wort, and for the sacredness of it. Und für die Heiligkeit deines Wortes. Lord, as you once said, so wie du einmal gesagt hast, Herr, man shall not live by bread alone. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, but by every word that comes from your mouth. Sondern von jedem Wort, das aus deinem Munde ausgeht. Thank you for the scripture tonight. Danke für die Schrift heute. Bring it alive through the Holy Spirit, we pray. Mach sie lebendig durch deinen Heiligen Geist. Darum in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, James chapter 2 and verse 26. Jakobus 2, Vers 26. For just as the body without the spirit is dead, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so also faith without works is dead. So ist auch der Glaube ohne Werke tot. I'll just do a second part of this from last week. Das ist noch der zweite Teil von letzter Woche jetzt. Last week, just to summarize real quick. Um das von letzter Woche kurz zu noch einmal zusammenzufassen. Talking about how faith without works is dead. Wir haben darüber gesprochen, wie der Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Not the big problem in the world. Aber das ist nicht das große Problem in der Welt. The big problem in the world. Das große Problem is in der works Welt without faith. Sind die Werke ohne Glaube. That's religion. Weil das ist Religion. That's works. Das sind Werke, produced by me for God, die ich für Gott hervorbringe, disregarding God's work for me in Christ. Und ich berücksichtige nicht, was Gott für mich in seinem Werk in Christus getan hat. It's the spirit of Cain. Das ist der Geist des Kains. It's the spirit of the Judaizer. Der Geist der Judaisierer. It's religion. Das ist Religion. It's a disregard for the blood of Christ. Das ist eine Missachtung des Blutes von Christus. To deal with my sin. Um eben mit meiner Sünde umzugehen. Works without faith. Werke ohne Glaube. And then faith without works. Und dann Glaube ohne Werke. This text from verse 18 to 26. Und dieser Text hier von Vers 18 bis 26 is the reason Martin Luther said that he did not even believe that James belonged in the Bible. Ist eigentlich der Text, weshalb der Martin Luther gesagt hat, er glaubt gar nicht, dass Jakobus in die Bibel gehört. Because it can be so misunderstood. Weil das so missverstanden sein and kann. So used by people und so sehr von Leuten gebraucht werden who kann, actually believe in works without faith. Die eigentlich an Werke glauben, aber ohne Glaube. But what they say is, und was sie sagen, you have faith without works. Sie sagen, du hast Glaube, aber keine Werke. Yes, maybe they do, or maybe we do. Ja, vielleicht ist das so. But I'd rather have faith without works than works without faith. Ich habe lieber Glauben ohne Werke als Werke ohne Glauben. Here's the question: can you have faith without works and be a believer? Und hier nun die Frage: können wir Glaube haben ohne Werke und trotzdem Gläubige sein? Think about that for a moment. Denkt mal darüber nach. You have faith. Ihr habt Glauben. Without works. Aber ohne Werke hervorzubringen. Which is dead. Und das ist tot. Can you be a believer on your way to heaven? Kannst du ein Gläubiger sein auf deinem Weg in den Himmel? Let's read from verse 18 for a moment. Think about that. Lesen wir nochmals von Vers 18 kurz. But someone may well say, you have faith and I have works. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Show me your faith without the works and I will show you my faith by my works. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. You believe that God is one? Du glaubst, dass nur einer Gott ist? You do well. Du tust recht. The demons also believe. Auch die Dämonen glauben und zittern. And they shudder. Und zittern. Think of that for a moment. Denk dir mal darüber the nach. The demons have faith. Die Dämonen haben Glauben. And they tremble. Und sie zittern. But are you willing to recognize, you foolish fellow? Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, that faith without works is useless. Dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Was not Abraham our father justified by works? Ist nicht Abraham unser Vater aus Werken gerechtfertigt worden? This is what Martin Luther didn't like, that statement right there. Genau das hier, diese Aussage hat Martin Luther nicht gemocht. It seems like the apostle Paul didn't like that statement either. Und es scheint doch so, als ob der Apostel Paulus diese Aussage nicht mochte. At face value, I'm sure that Paul perfectly understood what James was saying. Aber ich bin mir sicher, dass Paulus genau verstanden hat, was Jakobus hier ausdrückte. But Paul would write this in Romans 4. Aber der Paulus schreibt es so im Römer 4. What then shall we say, that Abraham, our father, according to the flesh, has found? Was sollen wir nun sagen, dass Abraham, der Vater, gemäß des Fleisches gefunden hat? And Paul straightens out the issue, if anyone misunderstood it. Und dann breitet Paulus das Ganze nochmals aus, falls es jemand missverstehen könnte. For if Abraham was justified by works, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt he has something to boast about, so hat er etwas zum Rühmen. But not before God. Aber nicht vor Gott. For what does the scripture say? Denn was sagt die Schrift? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. And listen to this. Und hört euch nun Folgendes an. Now to the one who works, dem aber, der Werke tut, works without faith, Werke ohne Glaube, works producing something for God, Werke, die etwas hervorbringen für Gott, disregarding the work of Christ, und das Werk von Christus missachten. Okay, for the one who works, his wage is not credited as a favor, dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, but as something due, sondern nach Schuldigkeit. That means he's under the curse of the law. Das bedeutet, er steht unter dem Fluch des Gesetzes. Okay, two problems. Zwei Probleme. Works without faith. That's the major problem in the world. Werke ohne Glaube. Und das ist das Hauptproblem in the der Welt. The disregard for the Lamb of God. Die Missachtung des Lammes Gottes. In the church, in der Gemeinde, we have a big problem. Haben wir ein großes Problem. We have faith, wir haben Glauben, without works, ohne Werke. We have also another big problem. Aber wir haben noch ein anderes großes Problem. In the quote unquote church, in der unter Anführungszeichen Gemeinde, we have works without faith. Da haben wir Werke ohne Glauben. We have a lot of unbelievers in the church. Da gibt's viele Ungläubige in der Gemeinde. And then among the believers, und dann unter den Gläubigen, we have a big problem. Gibt's ein großes and Problem. And that's faith without works. Das ist der Glaube ohne Werke. And it's my conviction that you can be a believer on your way to heaven. Und ich bin überzeugt davon, dass du Gläubiger sein kannst heute auf deinem Weg in den Himmel, with a dead faith. Aber mit einem toten Glauben. Not everybody believes that, but I believe it with my heart. Nicht jeder glaubt das, aber ich glaube das von ganzem Herzen. And I say that because of this. Und ich sage das aus folgendem Grund. Because if we don't believe that, weil wenn wir das nicht glauben, that means if I know that I'm saved. Das heißt, wenn ich mir sicher bin, dass ich errettet bin. And how many people here know that they're saved? Wie viele Leute wissen das hier, dass sie errettet sind? You know that you received Christ. Also ihr wisst ganz, ganz sicher, dass ihr Christus angenommen habt. That means all of us. Das bedeutet, alle hier are never in danger. Sind niemals in dieser Gefahr. That means. If a believer's faith cannot be dead, das bedeutet, wenn der Glaube eines Gläubigen nicht tot sein kann, that means all of our faiths are as alive as they could be. Das bedeutet, dass alle hier so glauben, ja nur lebendig glauben können. And in Revelation chapter 3, und in Offenbarung 3, the Lord said to the church of Sardis, sagt der Herr zur Gemeinde von Sardes, you have a name, ihr habt einen Namen, as though you live, so als ob ihr lebtet, but you're dead. Aber ihr seid tot. Now watch. Let's read through this and then I want to really encourage you. Lesen wir das durch und dann möchte ich euch wirklich ermutigen. This has nothing to do with guilt. Und das hat nichts zu tun mit Schuld, condemnation, mit Verdammung, a bad feeling, oder mit einem schlechten Gefühl. My goal tonight is you walk out that door. Mein Ziel heute Abend ist, dass du da heute Abend bei der Tür hinausgehst, feeling wonderful in the Lord. Dass du dich einfach ganz wunderbar fühlst im Herrn. Okay, let's look at verse 21 again. Schauen wir uns nochmals den Vers 21 an. Was not Abraham our father justified by works? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? When he offered Isaac his son on the altar? Da Isaac seinen Sohn auf dem Opferaltar legte? Yes, he was, but before men. Ja, vor den Menschen. Justified before men, but not before God. Gerechtfertigt vor den Menschen, aber nicht vor Gott. Verse 18. You show me and I'll show you. Vers 18. Du zeigst mir das und ich zeig dir das. Justified before men. Nämlich gerechtfertigt vor den Menschen. If someone's in the church here, wenn heute jemand hier ist, and they say they have faith, und sagt, er hat Glauben, and they never help, und hilft aber niemals, anything, in keinem Bereich, I have to wonder if they have a real faith. Dann muss ich mich fragen, ob da wahrhaftiger Glaube da ist. I don't know. Ich weiß es nicht. God knows, but I don't know. So Gott weiß es, ich weiß es nicht. If they have a real faith, wenn da wahrhaftiger Glaube God knows that. Ist, dann weiß es Gott. But I don't know that. Aber ich weiß es nicht. Is that a believer or is an unbeliever? Ich frage mich, ist das jetzt ein Gläubiger oder ist das ein Ungläubiger? Works, good works, so gute Werke, fruitful works, Werke, die Frucht hervorbringen, justify us before each other. Die rechtfertigen uns voreinander, gegenseitig. But not before God. Aber nicht vor Gott. Notice, it doesn't say this. Und beachte, das heißt hier nicht, it does not say faith without works is not faith. Es heißt ja nicht, Glaube ohne Werke ist kein Glaube. It does not say that. It says faith. Das heißt es nicht. Without works is dead. Es heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Okay, verse 24. Vers 24. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Before man. Vor den Menschen. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? And here's our verse again. Und nochmals unser Vers. For just as the body without the spirit is dead, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so also faith without works is dead. So ist auch der Glaube ohne Werke tot. Think of John 11. Denkt einmal an Johannes 11. Lazarus, our brother, is dead. Lazarus, unser Bruder, ist tot. He's dead. Er ist tot. Well, then let us go and wake him up. Nun, dann gehen wir hin und wir wollen ihn wieder aufwecken. Well, Lord, if he's sleeping, well, the Lord said, Lazarus, our brother, sleeps. Und der Herr hat gesagt, unser Bruder Lazarus, er schläft. Well, if he's sleeping, then let him sleep. Nun, wenn er schläft, dann lass ihn doch schlafen. No, we're going to go wake him up. Nein, wir werden hingehen und werden ihn aufwecken. Then the news comes that he's dead. Und dann kommt die Nachricht, dass er gestorben ist. So the Lord goes to the tomb. Also nähert sich der Herr dem Grab. And there's Lazarus in the tomb. Und Lazarus liegt in diesem Grab. But is it Lazarus? Aber ist das Lazarus? Is it Lazarus? Ist das Lazarus? It has no spirit. Er hat keinen Geist. Is it still Lazarus? Ist das noch immer der Lazarus? Does the body have to have the spirit to be the body? Muss der Leib den Geist? Muss der Leib den Geist haben, um als Person zu gelten? Or is it like this? Oder ist es so? It was Lazarus. Das war Lazarus. But now it's not Lazarus anymore. Aber jetzt ist es nicht mehr Lazarus. It's just 17 elements. Das sind einfach 17 Elemente. That used to look like Lazarus. Die halt so aussehen wie der Lazarus. No, when the Lord came to the tomb, nein, als der Herr zum Grab he kam, says to the body, was sagt er zum Leib? Lazarus, come forth. Lazarus, komm heraus. It was still Lazarus. Es war noch Lazarus. And we go to funerals, wir gehen auf Begräbnisse. And Grandpa's there. Und der Großvater ist dort. And he's dead. Und er ist tot. It's Grandpa. Das ist der Großvater. No doubt about it. That's Grandpa. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist der Großvater. No doubt about it. That was my spouse, my child, whatever. This. Keine Frage. Das war mein Partner, mein Kind, was auch immer. Faith is faith, even when it's dead. Glaube ist Glaube, auch wenn er tot ist. And I say this to encourage us. Und ich sage das, um uns zu ermutigen, to be careful with our faith. Achtsam umzugehen mit unserem Glauben. Faith defined. Glaube definiert. Trusting in what God says. Auf das Vertrauen, was Gott gesagt hat. There's another kind of faith. Es gibt noch eine Art von Glauben. That is very tricky. Der, ja, ist sehr trickreich. Is a faith that is defined as this. Und zwar ein Glaube, der folgendermaßen definiert wird. Acknowledging what God says. Anerkennen, was Gott sagt. Do you believe God created the heavens and the earth? Glaubst du, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Oh yeah, oh yeah. Ja, ja, sicher. Do you believe a soul's worth more than all the world? Glaubst du, dass eine Seele mehr wert ist als die ganze Welt? Oh yeah, yeah. Oh ja, klar. Do you believe Jesus is the Son of God? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Oh yeah, of course. Ja, ganz sicherlich, ja. Acknowledging. Anerkennen. Things to be true. Nämlich Dinge mit Wahrheit anerkennen. Can be easily misunderstood or easily how can I word it now? Can easily take the place of genuine faith. Und das kann sehr leicht missverstanden werden und kann auch sehr leicht die Stelle eines echten Glaubens einnehmen. Faith, trusting what God said. Glaube, zu vertrauen auf das, was Gott sagt. Faith without works is dead. Und Glaube ohne Werke ist tot. That means I'm acknowledging what God said. Das heißt, ich erkenne an, was Gott sagt. But I'm not trusting what God said. Aber ich vertraue nicht auf das, was Gott sagt. And that produces a dead faith. Und das produziert toten Glauben. Which doesn't mean that I'm not a believer. Das heißt nicht, dass ich kein Gläubiger wäre. It doesn't even mean that I'm doing it on purpose. Das heißt nicht einmal, dass ich das absichtlich tue. It means I'm not trusting God. Es heißt, dass ich Gott nicht vertraue. In every detail of my life. In Bezug auf jedes Detail meines Lebens. And it's very easy to do. Und das geschieht sehr einfach. It's very easy to walk in the words. Es ist sehr einfach, mit Worten daherzukommen. But not bow the knee. Aber nicht das Knie zu beugen. But not make the connection before God. Und keine Verbindung herzustellen mit Gott. It's very easy to acknowledge, yes, I believe in the local church. Es ist sehr leicht zu sagen, ja, ich glaube an die lokale Gemeinde. It's another thing to say, Lord Jesus. Aber es ist eine zweite Sache zu sagen, Herr Jesus. I trust you. Ich vertraue dir. For the local church. Für die lokale Gemeinde. I trust you. Ich vertraue dir. For my finances. In Bezug auf meine Finanzen. It's easy to acknowledge. Es ist leicht anzuerkennen. That the Lord is the Lord of my finances. Dass der Herr meiner Finanzen ist. It's another thing to trust. Aber es ist eine andere Sache, dazu vertrauen. And the difference between the two is death and life. Und der Unterschied zwischen diesen beiden, das ist wie Tod und Leben. And this little exercise of faith is what brings my faith to life. Und diese kleine Übung im Glauben, das ist es, was meinen Glauben zum Leben erweckt. This little exercise of trusting. Nämlich diese kleine Übung des Vertrauens. Trusting. Vertrauen. That means I'm going to preach tonight. Das heißt, ich werde heute Abend predigen. I acknowledge the scriptures to be true. Und ich erkenne die Schrift an als Wahrheit. I acknowledge the church to be God's church. Ich erkenne die Gemeinde an als Gemeinde Gottes. I acknowledge my calling. Ich erkenne meinen Beruf an. I acknowledge the pulpit. Ich erkenne diese Kanzel the an. The ministry. Den Dienst. I acknowledge the Holy Spirit. Ich erkenne den Heiligen Geist. I acknowledge a God-given translator. Ich erkenne einen gottgegebenen Übersetzer an. I acknowledge the suit that the church bought me. Und ich erkenne diesen Anzug an, den mir die Gemeinde geschenkt hat. I acknowledge all kinds of things. Alle möglichen Dinge erkenne ich an. Except one thing. Außer einer Sache. I forgot. Ich habe vergessen. To trust God. Ich habe vergessen, Gott and zu we vertrauen. Find that in Psalm 37. Und wir finden das im Psalm 37. We can do 100 acts of acknowledging God. Wir können hunderterlei Dinge tun, Gott anzuerkennen. And forget to trust him. Aber dabei vergessen, ihm zu vertrauen. Look at here, verse 1 of Psalm 37. Schaut euch das an, Vers 1 vom Psalm do 37. Do not fret because of evildoers. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Do not be envious toward wrongdoers. Beneide nicht die, welche Böses tun. For they will wither quickly like the grass. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorben. And that includes believers. Das sind auch Gläubige gemeint. Don't ever envy a believer who's cutting corners. Seid niemals neidig in Bezug auf einen Gläubigen, der da Abkürzungen macht. His faith will wither. Weil sein Glaube wird verdorren. It will become dead. Das wird tot werden. Don't envy a believer. Seid nicht neidisch auf einen Gläubigen. Envious, der zum Beispiel neidisch who ist. Is lying, oder der lügt. Who is cheating, der betrügt. Who's doing everything the world does and he seems to be getting away with it. Und der einfach alles das tut, was auch in der Welt geschieht und es scheint so, als ob er damit fortkäme. His faith will wither. Weil sein Glaube, er wird his verdorben. Faith will become dead. Sein Glaube wird tot werden. Her faith will become dead. Ihr Glaube, er wird absterben. And a dead faith. Und toter Glaube is the worst chastisement from God that I can experience. Das ist die schlimmste Züchtigung Gottes, die man sich nur vorstellen kann. They will wither quickly like the grass. Sie werden schnell verdorren, so wie das Gras. And fade like the green herb. Und wie das grüne Kraut verwelken. Here it is for us. Und nun der Vers für uns. Trust in the Lord. Vertraue auf den Herrn and do good. Und tue Gutes. Good means God's will. Gutes spricht vom Willen Gottes. Dwell in the land. Wohne im Land. Don't run away, dwell in the land. Lauft nicht davon, wohnt Stay im Land. Stay in your calling, dwell in the land. Bleibt in eurer Berufung. And cultivate faithfulness. Und hüte Treue. Watch this. Schau jetzt. Und jetzt passt auf. Pass auf. Delight yourself in the Lord. Und habe deine Lust am Herrn. And he will give you the desires of your heart. So wird dir geben, was dein Herz begehrt. You know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It doesn't mean he's going to fulfill the desires in your heart. Es bedeutet nicht, dass dein Verlangen deines Herzens erfüllen wird. It means he's going to put them there. Es heißt, dass das hineintun wird. He's going to put his desires in your heart. Er wird sein Verlangen in dein Herz tun. And then he's going to fulfill his own desires that he's put in your heart. Und dann wird seine eigenen Wünsche, die in dein Herz hineingetan hat, erfüllen. Verse 5, commit your way to the Lord. Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg. I have preached I don't know how many times in Vienna so far. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in Wien hier gepredigt habe. The times on the streets got to be about 2,000 to 3,000 times. Die Zeiten auf den Straßen mit eingerechnet vielleicht 2,000 to 3,000 Mal. I know. Ich weiß. When I have forgotten to trust God. I know. Ich weiß es, wenn ich Gott vergessen habe zu vertrauen. I know when I come to the pulpit and I forgot to trust God. Ich weiß, wenn ich hinter diese Kanzel trete und vergessen habe, I auf Gott zu vertrauen. I forgot to commit it to the Lord. Ich habe vergessen, die Sache Gott zu übergeben. I did everything I was supposed to. Ich habe alles gemacht, was getan werden Except hätte sollen. One thing. Bis auf eine Sache. I didn't commit it to God. Ich habe das nicht Gott übergeben. I studied. Ich habe studiert. I prayed. Ich habe gebetet. I prepared. Ich habe mich vorbereitet. I imagined. Ich habe mir Vorstellungen gemacht, Gedanken. I walked. Ich bin gegangen, habe nachgesehen, habe mit anderen Leuten gesprochen. I got ready, I sat there. Ich bin da bereit gewesen, bin dort I gesessen. Came to the pulpit. Ich kam da hinter die Kanzel. I started to speak. Ich habe begonnen zu sprechen. And there was nothing there. Und es war nichts da. That was life. War nichts da, was It Leben was wäre. Just correct words. Es waren einfach nur korrekte Worte. And as I was speaking, Und während ich so sprach, I would say this. Habe ich Folgendes gedacht. Turn to Jonah, please. Ich sagte zum Beispiel, blätter zum Jonah-Buch. And as you look for Jonah, wenn ihr Jonah sucht, I'm going to repent. Werde ich inzwischen As everybody's turning their pages, I'm praying, oh dear God, forgive me, I'm a wicked sinner. Und während alle da blättern in ihren Bibeln, da bete ich, vergib mir Gott, ich bin ein ganz böser Sünder. Wie kann ich mir da nur überhaupt vorstellen, hinter diese Kanzel zu treten, ohne es dir hinzulegen? Forgive me, cleanse me. Vergib mir, reinige mich. I commit the rest of this message to you. Den Rest dieser Botschaft gebe ich dir hin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, now that you've found Jonah, forget about Jonah. Nun, da das Buch Jonah gefunden hat, bitte vergesst das Buch Jonah. We're going on with the message now. Jetzt gehen wir weiter in der Botschaft. It just became life to me. Jetzt ist das einfach lebendig für mich. I just gave it to the Lord. Ich habe das jetzt gerade dem And Herrn my hingelegt. Faith was resurrected. Und mein Glaube wurde wieder Now I'm feeling good about everything. Jetzt fühle ich mich gut. God is with me. Jetzt fühle ich mich so, als ob Gott mit mir. Commit your way to the Lord. Vertraut dem Herrn deinen trust, Weg an. Trust also in Him and He will do it. Und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Every single area of my life. In jedem Bereich deines Lebens. John 15:5. Johannes 15:5. Without me, ohne mich, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Nothing. Nichts. Nothing. Nichts. Works without faith. Werke ohne Glaube. Don't mean anything to God. Die bedeuten für Gott gar nichts. Nichts. You work and work and work. Psalm 127. Du arbeitest und arbeitest. Psalm 27. Unless the Lord builds the house, the workers work in vain. Also 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die Arbeiter umsonst. What was I saying? Why did I come to that? I forgot what I was saying. Anybody remember? Was that trust? Okay. In every area of my life. Also in jedem Bereich meines Lebens I've got to trust him. Muss ich Gott vertrauen. I can't do things. That is the basis. That's the bottom line. Ich kann einfach nichts tun. Das ist wirklich das Wichtigste. I can't preach. Ich kann nicht predigen. I can't love my wife. Ich kann meiner Frau keine Liebe I can't love my kids. Bringen. Ich kann meine Kinder nicht lieben. I can't be an honest businessman. Ich kann kein aufrichtiger Geschäftsmann sein. I can't tithe. Ich kann keinen Zehnten geben. I can't give offerings. Ich kann keine Spenden geben. I can't be kind. Ich kann nicht nett sein. I can't have pure words. Ich habe keine reinen Worte. I can't stop cursing. Ich kann nicht nicht aufhören zu fluchen. I can't stop stealing. Ich kann nicht aufhören zu stehlen. I can't stop being envious. Ich kann auch nicht aufhören, eifersüchtig zu sein. Right, right. Without me, you can do nothing. Ja, genau. Ohne mich schaffst du überhaupt nichts. Really? Wirklich? Right, you're right. Yeah. I totally agree with you. Ja, ich bin da völlig deiner Meinung. Things. Gar nichts kann ich tun. This is where it all starts. Und genau da fängt das alles faith. An. Ein Glaube. That works by love. Der wirksam ist durch die Liebe. Faith. Glaube. With works is alive. Glaube mit Werken. But lebendig. The works come by trusting him. Aber die Werke, sie entstehen daraus, dass wir ihm vertrauen. And if I do a work without trusting him, und wenn ich Werke tue, ohne ihm zu vertrauen, I have works without faith. Dann habe ich Werke ohne Glauben. I'm just another religious person in the world. Bin ich einfach ein weiterer religiöser Mensch in dieser Welt. But, aber, what if I acknowledge something? Was wäre, wenn ich da etwas anerkenne? Husbands love your wife. Ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen. You believe that? Glaubst du das? Yeah. Yeah. Do you acknowledge that? Erkennst du das an? Can you do it? Ja. Kannst du es tun? Can you do it? Kannst du das tun? You're not answering me. Can you do du it? Du gibst mir keine Antwort. Schaffst du das? Nein. Good. Gut. Thank you. Now we can start. Danke. Jetzt können wir anfangen. I think that God brings many people to this place and we're fighting all the way to that place. Und ich glaube, dass Gott Leute immer wieder an diese Stelle bringt und wir kämpfen uns da immer wieder durch bei diesem. I think I can still love her. I think I can still love him. I think so. I think so. Ich denke, ich kann ihm Liebe zeigen. Ich kann ihn lieben. Ja, ich glaube schon. And God's watching this thing with the angels thinking, look at him fight, man. Und dann schaut Gott und denkt sich, na, mit den Engeln, schau ihn dir an, wie er kämpft. He just won't give up. Der hört einfach nicht auf. Der gibt nicht auf. I quit, Lord. I quit. Ich höre auf, Herr. It's over. Es ist vorbei. I can't do anything. Ich kann überhaupt nichts tun. All of heaven is applauding. Alle applaudieren im Himmel. Let's try that again and we'll all clap. Ready? Wir wollen das noch. Oh Lord! Oh, Herr. I can't do anything. Ich kann überhaupt nichts tun. All of heaven applauds. Im ganzen Himmel wird applaudiert. And Lord says, finally. Und der Herr sagt, endlich, finally. Endlich. Now. Will you trust me for it? Wirst du mir jetzt darin vertrauen? Trust me for it. Vertrau mir. But Lord, my mouth is so filthy, the words just come out. Oh Herr, mein Mund ist so schmutzig, da kommen die Worte einfach so heraus. Yeah, your angel's been telling me this for months now. Ja, dein Engel hat mir das schon monatelang jetzt berichtet. Filthy mouth. Du hast einen ganz dreckigen Mund. But I can't change, I just get mad and blah, it comes out. Ich kann das gar nicht ändern, umso mehr kommt da raus, wenn ich das sage. But can you trust me for it? Ja, aber kannst du mir da vertrauen und gegenbringen in der Sache? Can you get on your knees and say, Lord, my mouth is so filthy. Kannst du mir auf den Knien sagen, mein Herr, mein Mund ist so schmutzig. These things ought not to be. Diese Dinge sollten da nicht sein. Filth coming out of my mouth. Da kommt all dieser Dreck heraus aus meinem Mund. 3, 4, 5 letter words. Drei, also die ganzen Schimpfwörter. Sometimes 10 letter words. Manches mal ganz riesenlange Schimpftiraden. And I can't seem to change. Und ich schaffe das einfach nicht, great, das zu ändern. Will you commit it to God? Großartig. Will you say, Lord Jesus? Wirst du sagen, Herr Jesus, this mouth I commit to you. Diesen Mund möchte ich dir übergeben. Make it a mouth of redemption. Mach das zu einem Mund der Erlösung. But you can do it. Ich kann das nicht, aber du kannst. I trust you. I trust you for it. Ich vertraue dir darin. I trust you for it. Ich vertraue dir darin. I'm trusting you for this. Ich vertraue dir mit and dieser when Sache. It comes, und wenn das dann geschieht, suddenly you don't even realize it. Dir ist das gar nicht klar. But somebody says, aber jemand sagt, you know what's amazing about you? Weißt du, was erstaunlich ist mit mir, mit dir? I have no idea. Nein, keine Ahnung. You have such a clean mouth. Du hast so reine Worte. Me? Ich? Oh yeah, I mean, I've never heard you say a bad thing. Ja, ich habe noch niemals gehört, dass du irgendwas Böses sagst. Really? Wirklich? No. Nein. You did it. Du hast das gemacht. And I didn't even realize it. Und mir ist es nicht einmal aufgefallen. This is faith with works. Das ist Glaube mit Werken. Because the element of trusting, weil die Tatsache des Vertrauens, is exercised, ausgeübt wird, because of the conviction, wegen dieser Überzeugung, and the experience, wegen der Erfahrung, that I really can do nothing, dass ich wirklich nichts tun kann. So the next time you fail in an area, so das nächste Mal, wenn du versagst in einem no Bereich, condemnation, keine Verdammnis. Hey, you know what? Weißt du was? It's got to be God anyway. Es muss sowieso von Gott kommen. Next time you fail, Nächste Mal, wenn du versagst, it's your first deliverance out of works without faith. Es wird die erste Freisetzung sein von deinen Werken ohne Glauben. But now be delivered into faith with works. Aber nun sollst du freigesetzt werden hin in einen Glauben mit Werken. By committing that thing to the Lord. Indem du diese Sache Gott hinlegst. And giving it to him. Ihm übergibst. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, who has never received Jesus. Der Jesus niemals angenommen hat. If you're here tonight and you'd like to give your life to the Lord, wenn du heute Abend hier bist und du möchtest dem Herrn dein Leben übergeben, you'd like to go to heaven when you die. Du möchtest in den Himmel kommen, wenn du stirbst. You would like to have God as your friend. Du möchtest Gott deinen Freund nennen können. You would like to receive forgiveness tonight. Du möchtest Vergebung empfangen heute Abend. Pray with me. Dann bete mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Dear God, lieber Gott, forgive me. Vergib mir. I trust Jesus tonight. Ich vertraue auf Jesus heute. As my Lord and Savior. Als meinen Herrn und Erretter. I trust him. Ich vertraue auf ihn. I trust the work that he did on the cross. Ich vertraue auf das Werk, das am Kreuz getan hat. By faith. Durch den Glauben. I trust it. Ich vertraue auf ihn. The best I can. So gut ich kann. Save me. Errette mich. Forgive my sin. Vergib mir die Sünde. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.